Die ersten Führer, die legendären Könige, die arischen Führer, die zweimal Geborenen, waren zwei Zwillinge. In das goldene Band haben wir uns auf das Geheimnis von Taoma, das Evangelium des Thomas, bezogen, in Verbindung mit Christus. Thomas war sein Zwillingsbruder, sein Taoma. In Wahrheit sein Doppelgänger, der Astralkörper, der ihm nur ähnelt. Somit waren die Zwillingskönige von Atlantis nur einer, der König und sein Doppelgänger, der Sichtbare und der Unsichtbare, der herrscht, aber nicht regiert. Leroy Fainéon, der müßige König. Die 10 Könige von Atlantis waren somit nur 5. Runisch gesehen wird dies mit dem Namen des hyperboreischen Gottes Irmin erklärt. Irmann, Ehrmann, Hermann, Bruder. Die Rune Ir des Todes und die Rune Mann des Lebens, beide zusammen ergeben die Hag-Al-Rune, der vollständige Mensch, sichtbar und unsichtbar, lebend und tot, weder lebend noch tot, jenseits des Lebens und des Todes, sich in gleichbleibenden, gleichzeitigen Welten bewegend. Der Arier, der zweimal Geborene, der Zwilling, der Zwillingskönig, der Gott Irmin, Hermann, das bedeutete ursprünglich Hermann-O, Bruder. Er ist die Kraft, die außerkosmische Energie, der Vril, die Säule, die den anderen Himmel stützt, der Mast des Schiffes. Von daher kommt Germano. Der Name dieses Gottes lautete Ermanerich. Nach der großen Katastrophe konnte nur der unsichtbare Mensch, der Zwilling, weiter bestehen. Er, die Macht, die Kraft. Und dieser war es, der zum anderen Pol reiste und die Zufluchtsstätten in die Oasen, in die unterirdischen Städte eindrang. Ich habe ihn im Innern der Anden gesehen, in seiner riesigen, archetypischen Gestalt. Nach und nach hat er eine unermessliche Welt von Vulkanen, Gipfeln, Seen und undurchdringlichen Wäldern mit Leben erfüllt. Seine Gegenwart in die Materie eindringend, sich an den Hermano, also an den Bruder, fesselnd, an den Riesenzwilling des anderen Pols. Im großen Süden fand er Is-Is, El-A-El, auch ein Zwilling. Die Rune Ehe, den magischen Amor. Auf diese Weise wird nun der Südpol zum Kiel des Erdenschiffes, das seinen Kurs hin zum Morgenstern richtet. Wir stehen erneut einer synchronistischen, gemeinsamen Einweihung gegenüber, die die irdische Materie mit dem Tode eines Kontinents, Hyperborea des Nordpols, ein mystischer Tod, und seine Wiederauferstehung am Zwillingssüdpol einschließt. Am antarktischen Pol, ohne Bär, ohne Ursa Minor, jedoch mit dem Kreuz des Südens, mit dem Swastika Levogira der Wiederauferstehung und des ewigen Amor. Die weißen Götter. Seit den Zeiten Hyperboreas haben die nordischen Viras ihre Chakras, ihre runischen Zentren von oben nach unten wiederbelebt, im Gegensatz zum Yoga Pantanjali, das dies von unten nach oben tut. Sie suchten den Ausgang durch den anderen Pol und bedienten sich dabei der El-A-El, des weiblichen Elements, sozusagen der Magiepriesterin, der Walküre, der Vouvre am Südpol. Auf irgendeine Weise wiederholt sich das außerkosmische Drama und die Involution der Yugas. Der Fremde, der Exilierte, tritt in das Universum der Materie des Demiurg durch irgendeinen Hohlraum, Fenster oder Spalt, durch Sunya, die schwarze Sonne, das Fenster der Venus, sein Mantra ist Hamsa. Der Fremde wird zum Gefangenen der ewigen Wiederkehr und der Involution des demiurgischen Yugas. Er wiederholt nun den Prozess der Wiederbelebung seiner Chakras auf der Suche nach dem Ausgang, der ihn befreien wird. Von oben nach unten, vom goldenen Zeitalter zu den Schatten des eisernen Zeitalters. Man könnte somit eine gewisse Übereinstimmung der Yugas mit den Chakras denken. Das Satya-Yuga, das goldene Zeitalter, mit dem Chakra Sahasrara. Sein Mantra wäre Saham, seine Ebene, der geistige andere Himmel. Das Tetra-Yuga oder silberne Zeitalter mit dem Chakra Aina. Sein Mantra wäre Om, seine Ebene oder Himmel, der Sinnliche. das Dwapara-Yuga oder bronzene Zeitalter mit dem Chakra Visuddha, sein Mantra wäre Ham, seine Ebene oder Himmel, der Äther. Das Kali-Yuga oder eiserne Zeitalter mit dem Chakra Anahata, sein Mantra wäre Yam, seine Ebene oder Himmel, die Luft. Dieses letzte Chakra stimmt mit dem Herzplexus überein. Damit stellen wir fest, dass dieses gesamte dunkle Zeitalter von der jüdischen Gegeneinweihung des Herz Jesu regiert worden ist. Der Kreislauf vollendet sich, wenn der Ausgang, Sunya, die Leere der schwarzen Sonne mit ihrem Mantra Hamsa, sich nun unten befindet, am anderen Pol, Polus Antarcticus, und die Gegensätzlichen die Ehe eingehen. Der Vira ist rund geworden, er ist ein Divya. Im nordischen hyperboreischen Yoga sind die Runenchakras zahlreicher und konnten außerdem mit den Santiyas und Santiyanas übereinstimmen, wie auch mit den verschiedenen Sub-Yugas. Das Chakra Manipura würde mit diesem Zwischenspiel übereinstimmen, in dem nach Beendigung eines Yuga das Erlöschen, der Wille zur Macht, Bilanz zieht, seine Rechnung abgibt, sich selbst betrachtet, die Santiyas und Santiyanas. Das Chakra Manipura ist wie ein Sangham, das heißt ein Vereinigungspunkt der Ströme der Seele im Sonnenplexus. Sein Mantra ist Ram, seine Ebene oder Himmel das Feuer. Und es werden das Wasser und das Feuer diejenigen sein, die einem Yuga, einem Zeitalter, ein Ende bereiten. In der Runensprache wird dieses Zentrum Bebenbrücke, runische Brücke, das Beben der Runen genannt.